Abschnitt 19 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Vom Manne, der als Vogel über die Lande flog, als Fisch durch das Wasser schwamm. Aus Karelen. Der Erlöser und St. Peter wanderten einst miteinander des Weges dahin und kamen an ein Gehöft, wo sie einen Mann den Acker pflügen sahen. Sie traten an den Pflügenden heran und fragten, ob er der Herr des Gehöftes sei. »Wir sind unsere drei Brüder, die wir uns in die Wirtschaft des Gehöftes teilen. Ich bin der Jüngste«, antwortete der Mann. Mitten durch das Feld zog sich ein Fluss, über den die Reisenden hinüber mussten. Da fragte der Erlöser, »Guter Mann, willst du nicht kommen und uns über den Fluss helfen?« »Gewiss komme ich, warum sollte ich nicht?« antwortete der Ackerbauer und schaffte die Wandersleute über den Fluss. Als sie aus dem Nachen heraustraten, fragte der Erlöser, »Willst du einen Lohn für deine große Mühe?« »Von Lohn ist keine Rede«, sagte der Eigentümer des Nachens. »Das Christenvolk schaffe ich immer über den Fluss und nehme nie einen Lohn dafür.« Als Petrus dieses hörte, sagte er zum Erlöser, »Gib ihm, Herr, irgendein Amt oder eine Gabe für seine gute Tat.« Da schenkte der Erlöser dem Manne die Fähigkeit und Gabe, als Vogel über die Lande zu fliegen, als Fisch durch das Wasser zu schwimmen. Dann schied er mit seinem Gefährten von ihm. Bald darauf fand eine Aushebung der kriegstüchtigen Männer statt, und auch aus des Ackerbauern Gehöfte ward er als der Jüngste genommen und dem Kriegsheere des Königs zugestellt. Wie nun der König mit seinem Heere gegen einen anderen Fürsten zu Felde zog, vergaß er in der Eile sein Schwert mitzunehmen und bemerkte das erst, als er bereits in feindes Land war. Erzürnt und auch ein wenig beschämt darüber sagte er zu seinen Kriegern, »Welcher Mann mir in der und der Zeit mein vergessenes Schwert von zu Hause holen kann, dem will ich meine Tochter zum Lohne geben.« Da er solches hörte, trat der junge zum Kriegsherr angeworbene Mann vor den König und sagte, »Wenn du, gnädiger König, mir deine Tochter geben willst, hole ich dir das vergessene Schwert in der bestimmten Frist.« Der König bekräftigte sein Versprechen und sagte, »Du hast es schon einmal vernommen. Dem Worte deines Königs musst du vertrauen.« Nun begab sich der Mann auf den Weg, und wahrlich, es hatte keine Not mit ihm, da er als Vogel über die Lande flog, als Fisch durch das Wasser schwamm. Es währte nicht lange, da hatte er des Königs Schloss erreicht. Er setzte sich in Vogelgestalt ans Fenster und fing an, mit süßer Stimme zu singen und zu zwitschern. Die Königstochter, die es hörte und die den Vogel überaus schön und wunderbar fand, öffnete das Fenster, und im selben Augenblick sprang der Vogel als Mann in das Gemach. Voll Staunen schaute die Königstochter auf den Eindringling und fragte, was er wolle. »Ich bin gekommen, des Königs Schwert zu holen«, sagte der Mann, »und dafür soll ich euch zum Weib erhalten. Habt ihr nicht irgendeinen Ring, den ihr mir zum Unterpfand geben könnt?« Der Königstochter gefiel der Kriegsmann, da er so blühend und männlich aussah. Sie zog einen Ring vom Finger und überreichte ihn dem Boten, der das Schwert holen sollte. Dieser brach den Ring in zwei Teile, und jedes behielt eine Hälfte davon zum Zeichen, dass die Königstochter keinen anderen Mann nehmen wolle, als den, dessen Ringhälfte genau zu der von ihr aufbewahrten passen würde. Dann nahm der Mann Abschied vom Mägdlein und machte sich mitsamt dem Schwerte auf den Weg, wobei er als Vogel über die Lande flog, als Fisch durch das Wasser schwamm und auf diese Weise um 2 Stunden vor der festgesetzten Zeit an den Ort zurückkam, wo der König mit seinem Kriegsheere zeltete. Aber er war von der Reise so ermüdet, dass er sich nicht sofort beim König melden konnte, sondern sich erst am Waldrain ein wenig schlafen legte. Dort erblickte ihn ein anderer Kriegsmann, der gerade die Wache hatte. Dieser schnitt dem Schläfer den Kopf ab, nahm das Schwert und brachte es dem Könige, indem er sagte, »Hier ist das Schwert, mein gnädiger König, nach dem ihr so großes Verlangen habt.« Der König, der glücklich war, sein gutes Schwert wiederzuhaben, mit dem er schon manches feindes Haupt abgeschlagen hatte, dankte dem Überbringer und sagte, »Sobald der Krieg zu Ende ist und wir heimgekehrt sind, will ich dir und meiner Tochter die Hochzeit rüsten, und herrlich soll diese Hochzeit werden.« da wir sie doch einmal feiern. Eine Zeit lang währte noch der Krieg, bis endlich der König das Schloss des anderen Königs eroberte und dann mit seinem Heer in das eigene Reich heimkehrte, wo er mit den Zurüstungen zu seiner Tochter Hochzeit begann. Als die Königstochter ihren zukünftigen Gemahl erblickte, fragte sie ihn, »Habt ihr ein Unterpfand dafür, dass ich eure Braut bin?« »Ich brauche doch kein Unterpfand, da ihr mir einmal versprochen seid«, antwortete eifrig der Bräutigam. »Bleibe fern von mir, ich werde nie dein Weib werden, da du kein Zeichen hast.« »Mein richtiger Bräutigam hat ein Zeichen unseres Bundes.« So sprach die Königstochter fest und sagte, sie wolle nicht eher in die Kirche zur Trauung gehen, als bis ihr der Ring gebracht werde, den sie ihrem Verlobten gegeben hatte. Nun, da kam der Sohn eines Generals herbei, dann ein Bojarensohn, ein Kaufmannssohn und was für Herren noch sonst ins Königsschloss gekommen sein mögen, die alle ihre Ringe der Königstochter zur Probe abgaben. Aber keiner von diesen passte an ihren Finger. In dieser Zeit wanderten der Erlöser und St. Peter wieder einmal daher und gerade in der Gegend, wo der König die Schlacht geschlagen hatte. Da erblickte St. Peter den Leichnam eines Mannes am Wegrande und sagte zum Erlöser, »Dort ist er ja, dort am Wegrand liegt der Mann, dem wir eine Gabe für sein gutes Werk verliehen hatten. Gib ihm, lieber Herr, den Lebensodem und die frühere Auszeichnung wieder, da er uns einstmals so gut geholfen hat.« »Nun, so wasche ihn vom Blute rein«, sagte der Erlöser zu Petrus. Petrus tat, wie ihm befohlen war, und der Erlöser steckte den Kopf des Mannes an seinen Ort. Da ward der Mann gesund und sagte, als er wieder zum Leben erwachte und Sonne und Himmel anschaute, »Oho, ich habe wohl eine Woche lang geschlafen.« »Du armer Mann, du würdest wohl noch länger als eine Woche geschlafen haben«, sagte St. Peter, »wenn wir dich nicht gefunden hätten. Dort in des Königs Schlosse rüsten sie die Hochzeit deiner Braut. Geh, eile hin, noch kannst du die Trauung verhindern.« Als der Mann dieses hörte, zögerte er nicht, sondern flog als Vogel über die Lande, schwamm als Fisch durch das Wasser, bis er ans Königsschloss gelangte, wo er sich am Fenster der Königstochter niederließ. Diese, welche sofort den Gesang wiedererkannte, öffnete das Fenster, ließ den Vogel als Mann in ihr Gemach und fragte schnell, »Habt ihr noch meine Ringhälfte in Verwahrung?« »Gewiss habe ich sie«, sagte der Mann, und als man die Bruchstücke des Ringes aneinander tat, passten diese auf ein Haar zusammen. Da ging die Königstochter zu ihrem Vater und sagte, »Mein Bräutigam ist hier, mit dem ich in die Kirche zur Trauung gehen will.« Als der König das hörte, kam er selbst in das Gemach seiner Tochter und sah dort den Mann stehen, der die Hälfte des Ringes in der Hand hielt. »Nun, wie hast du denn eine so lange Woche auf deiner Wanderung verbracht?«, fragte er verwundert den Mann. Dieser erzählte, wie es ihm ergangen war und wie der Erlöser und St. Peter ihm geholfen hatten. Als der König dieses alles vernahm und sah, dass die zwei Ringhälften so gut zusammenpassten, ließ er den richtigen Überbringer des Schwertes mit seiner Tochter trauen. Aber dem anderen, dem betrügerischen Kriegsmanne, verordnete er ein tüchtiges Rutenbad und verbannte ihn auf ewige Zeiten aus seinem Reiche. So lang ist die Geschichte. Ende von Abschnitt 19.